Adelina bekam Besuch von reichen Italienerinnen und obendrein Dutzende Beileidsbriefe. In einem lobte ein Kongressabgeordneter die männliche Würde und den furchtlosen Mut ihres Mannes. Viele der Briefe waren reichlich blumig. Denken Sie nur, wie sehr er Ihren Mann geliebt haben muss, dass er ihm den Märtyrertod vergönnte, schrieb eine Mrs. Jacolucci. Der Tag ist nicht fern, an dem wir alle unseren Kummer und unsere leidgeprüften Leiber demselben Zement überantworten und unsere Seelen zum ewigen Wiedersehen mit unseren Lieben aufsteigen. Manche Briefe waren adressiert an Witwe und Waise des Märtyrers. Ein Reporter, der für eine Tageszeitung regelmäßig über Petrosino geschrieben hatte, schickte das Beileid der Park Row und erinnerte Adelina an eine bittere Wahrheit, dass nämlich in eben diesem Augenblick andere Familien in Manhattan von der Black Hand zum Tode verurteilt wurden oder gehofft hatten, Petrosino finde ihre Kinder wieder und dass diese Familien Adelinas Mann nicht weniger betrauerten als sie. »Während Sie um Ihren Geliebten weinen«, schrieb er, »denken Sie daran, dass viele andere Familien, die in ihm einst ihren Beschützer sahen, sein Fehlen schmerzlich spüren.«